Lange ging ich durch mein Leben, mühsam tastend, fast wie blind. Und nur selten nahm ich wahr, wie die Dinge wirklich sind. Wenn ich heute klarer sehe, hast du deinen Teil daran. Wie kommt es nur, dass ich grad dich nur noch schwer erkennen kann? Aber oft in meinem Leben das, was zart war, blut zerfetzt. Doch so oft wie andere habe ich mich selbst dabei verletzt, dass ich mit dir fühlen lernte, ist noch nicht so lange her. Und ich wüsste gern, warum spüre ich grad dich nicht mehr. Ich bin oft in meinem Leben mal gestolpert, mal geschwankt. Hatte viel zu viele Ziele, bin nur selten angelangt. Festzustehen, aufrecht zu gehen, hab ich erst mit dir gelernt. Warum hab ich mich dabei grad von dir so weit entfernt? Warum hab ich mich dabei grad von dir so weit entfernt?